Kapitel 6, Übung A22. Nino beschreibt seine Traumpartnerin. Hören Sie den Text. Markieren Sie beim Hören die passenden Adjektive. Nino, wohnst du gern alleine? Bist du ein sogenannter glücklicher Single? Nein, nicht unbedingt. Ich würde schon gern mit jemandem zusammenwohnen, aber zuerst muss ich meine Traumfrau mal finden. Ist das denn so schwer? Natürlich ist es schwer. Denn wo findet man so einfach eine nette, intelligente Frau zwischen 30 und 35? Ich bin sicher, dass es viele nette, intelligente Frauen gibt. Ja, aber die haben alle schon einen Freund. Oder sie haben keinen Sinn für Humor. Oder interessieren sich nicht für meine Hobbys, also für Jazzmusik und Sport. Denn ein bisschen sportlich sollte sie schon sein. Und wie soll sie aussehen, deine Traumfrau? Weißt du, es ist für mich nicht so wichtig, dass sie schön ist. Wichtiger finde ich, dass sie kreativ und optimistisch ist. Pessimistische Frauen kann ich nicht leiden. Du, ich habe eine Idee. Warum probierst du nicht mal die Online-Partnersuche aus? Meinst du, dass das funktionieren könnte? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ja, sicher. Komm, ich zeige dir einige Internetseiten.